links, Dr. Albert. In irgendeinem Wald, vom Winterverlauf, plötzlich wird dir so kalt. Vier Richtungen gibt's, lass bestimme dein Herz, lädt dich wohl, dann gebe vorwärts. Guck schon die Grenze von daheim weg zur Dabba, hast kein Valuta und hast kein Mama. Versteh ich kein Wort, wie sie schwätze in dem Land. Wenn du drohst, dann spring über der Wand. Versteh ich kein Wort, wie die Schwätze in dem Land. Wenn du drohst, wenn du drohst, dann spring über der Wand. Jetzt kommt die Strophe der Wilma. Wenn dein Blutsbruder sagt, spring mit, das ist mir zu weit, ich bleib hier. Richtung geht's, lass bestimmen dein Herz, lass es ruhen, dann gebe vorwärts. Und wenn du stehst am Ende der Welt, keiner ist da, der dich hält, von deinem Engel dann lern dort, so ist es nie zu spät. Lass es ruhen, dann flieh drüber weg. Von deinem Engel dann lern dort, so ist es der Typ mit der Sense. Und du kennst ganz genau den Grund von dem seinem Grinse. Dein Zeit hier ist um, halt dich bloß nicht fest dran, lass in Ruhe, vielleicht fängt dann was Neues an. Dein Zeit hier ist um, halt dich bloß nicht fest dran, lass in Ruhe, vielleicht fängt dann was Neues an. Lass in Ruhe, vielleicht fängt dann was Neues an. Wohl, vielleicht fängt dann was Neues an. Lass es los, vielleicht fängt dann was Neues an. Lass es los, vielleicht fängt dann was Neues an.